Der jüngste enthüllte Staatsterrorplan der Geheimdienste der USA und Südkoreas gegen das Führungsgremium der DEFA-JK mit Bombenanschlag und darüber hinaus mittels der radioaktiven und der biochemischen Substanzen, einschließlich der Giftstoffe in Nanoformen, erregte auch den beiden Arbeitern des Vereinigten Elektrolokomotivenwerkes Kim Jong-tae großen Zorn. Der Abteilungsleiter Son In-bom sagte, ihm walle das Blut zur Rache, wenn er daran denke, dass die Schurken der USA und Südkoreas, die sich mit den Atomkriegsübungen nicht zufrieden geben, nun niederträchtige Ränke schmieden, um das Führungsgremium der DEFA-JK zu beseitigen, das die Koreaner für kostbarer als ihr Leben halten. Der andere Abteilungsleiter Shin Sun-tae sprach, er halte den Fall nicht für eine übliche Provokation der Feinde gegen die innere Sicherheit des Staates. Es sei die böseste Herausforderung und eine Kriegserklärung, was es zum Ziel habe, die Koreaner um die Stütze ihrer Seele und ihre ewige Sonne zu bringen, der sie absolut vertrauen. Der Arbeiter Park Hong-chol betonte, die extremen Terroristen werden sich nirgendwo auf der Erde verstecken können, solange die Arbeiter des Werkes wie auch das ganze koreanische Volk vom festen Willen dazu durchdrungen seien, sie erbarmungslos zu bestrafen.